وبعزتنا فشوق الخوف يا أمي قوام يرى حيوث المجد تنتظر. أقول الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. طيب، بما احنا ان شاء الله حديث واتا فون بيم اسيد فون بيم اوكي بيكم بوخ او عسكر جامع العلوم الحكم فون بيم نعم محمد ياسر ياسر محمد مصطفى ابن رجب الحمد ابن رجب الحمد ياسر اوكي بارك الله فيك. Okay. Die ersten fünf Durus, die wir von diesem Durs gemacht haben, sind online. Okay? Die ersten fünf Durus sind online, auch als MP3. So inshallah jeder, der inshallah einen Nutzen haben will und das wiederholen will, soll sich das unterladen. Okay? Und sich das inshallah auch anhören. Inshallah, bark Allah fiik. Okay. Ibn Abbas, radiallahu عنهما زكت كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي نعم أليس أليس استبع كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Also Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagte, ich war hinter dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, so sagte er mir, oder dann sagte er mir, Junge, oh Junge, ich lehre dir, oder ich lehre dich, Worte. Bewahre Allah, bewahre dich. Bewahre Allah vor dir. Wenn du fragst, dann frag Allah. Und wenn du um Hilfe suchst, dann suche es bei Allah. Und wisse, dass wenn die Umma sich versammelt, damit sie etwas nutzen, so werden sie dich mit nichts nutzen können, außer das, was Allah für dich geschrieben hat. Und wenn sie sich versammeln, damit sie dich mit etwas schaden, so werden sie dich mit nichts schaden können, außer das, was Allah für dich geschrieben hat, über dich geschrieben hat. Die Stifte sind erhoben und die Tinte ist getrocknet. Überliefert bei At-Tirmidhi und einer anderen Überlieferung sagt, احفظِ اللهَ تجدهُ أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Das heißt, bewahre Allah, so findest du ihn vor dir. Kenne Allah in der sorglosen Zeit, so kennt er dich, alaikum salam, so kennt er dich in der harten Zeit. Und wisse, dass das, was dich verfehlt hat, dich niemals getroffen hat, hätte. Und das, was dich getroffen hat, dich niemals verfehlt hätte. Und wisse, dass der Sieg mit der Geduld ist. Und da die Erlösung mit der Bedrängnis kommt. Und mit der Schwierigkeit kommt Erleichterung. Okay, bis wohin haben wir gemacht? Wir haben schon fünf Teile gemacht von diesem Hadith. Fünf ganze Durus. Stellt euch vor, wir haben bis jetzt über fünf Stunden über diesen Hadith nur gesprochen. Ja? Nur über diesen Hadith, subhanallah. Oder fast fünf Stunden. Subhanallah. Und das ist eine schöne Sache von den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani utiya jawami al-kalim. Yani mit wenigen Worten kann man yani viel, das sind yani viel reden. Und das ist das, was du immer im Koran und Sunna findest. Yani schaut zum Beispiel das Buch, kennt jemand das Buch Madarij al-Salikin? Kennt jemand das Buch Madarij al-Salikin? Von wem ist das Buch? Wer weiß es? Na, barakallahu fik. Ibn al-Qayyim ist ursprünglich nicht von Ibn al-Qayyim, aber Ibn al-Qayyim hat es yani verbessert und besser gemacht. Yani. Wisst ihr, dieses ganze Buch besteht aus zwei bzw. drei Bänden. Wisst ihr, über was er redet? Er redet über einen Vers. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Drei Bände. Okay. Verstanden? Ja, und das findet man immer im Koran und Sunna. Auf jeden Fall, wir haben schon über wie bewahre ich Allah? Wie bewahrt Allah sein Diener? Und dann das Beisammen mit Allah. Ja, die Bekanntschaft Allah zu seinem Diener haben wir auch gemacht. Und jetzt reden wir über was? Ja, aber gestern gesprochen, wo ihr das Alte fasalillah. Genau, gestern haben wir darüber gesprochen, wo ihr das Alte fasalillah. Und heute reden wir was? Wo ihr das Da'anta fasta'in billah. Heute reden wir über Al-Isti'ana. Was ist Al-Isti'ana? Al-Isti'ana ist um Hilfe suchen. Dass ich jemanden um Hilfe bitte oder um Hilfe suche. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, sallallahu alaihi wasallam sagt, und das ist auch in der Khutbah, ja, muss man auch dazu sagen, habe ich vergessen zu sagen, auch in der Khutbah, wenn man Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, sagst du sallallahu alaihi wasallam. Okay, weil letztes Mal habe ich beobachtet, viele haben nicht gesagt, weil sie glauben wahrscheinlich, dass es Ulu Allahu oder so. Nein, das gehört nicht dazu. Okay? Okay, Al-Isti'ana ist, wenn ich um Hilfe suche. Ja? وَأَمَّا الْإِسْتِعَانَةُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْخَلْقِ فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دنياه دينه ودنياه إلا الله عز وجل. Das heißt, was die Isti'ana, was die Hilfe suche bei Allah عز وجل, nur bei Allah عز وجل, ohne seine Geschöpfe. Warum? Weil der Diener unfähig ist, nicht imstande ist, unabhängig, ja, alleine seinen Nutzen und seine Interessen nachzugehen und zu erbringen. Okay? Der Diener alleine kann nicht und ist nicht imstande, seine Nutzen, die Nutzen für ihn zu finden und zu suchen und zu bringen. Ja? Und die Schaden von sich abzuwehren. Und es gibt niemand, der ihm bei den Interessen seines Dien und seiner Dunya hilft, außer Allah Azza wa Jalla. Okay? فَمَنْ أَعَانَهُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُعَانِ وَمَنْ خَذَلَهُ فَهُوَ الْمَخْذُورِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. Also, derjenige, den Allah hilft, der ist derjenige, der geholfen wurde, sozusagen. Ja? Und derjenige, den Allah im Stich lässt, der ist verloren. Der ist wirklich verloren. Der ist wirklich, über den kann man wirklich sagen, er wurde im Stich gelassen. Okay? Verstanden? Weil warum? Wenn ein Diener dich im Stich lässt, egal. Warum? Allah ist mit uns. Allah ist mit uns. So bin ich nicht alleine. So habe ich nicht verloren. Ja? Aber wenn dich Allah im Stich lässt, wer kann dich, ja, wer kann dich dann unterstützen und helfen? Ja? Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Ja? Wenn Allah Azza wa Jalla euch unterstützt, so, إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ, so gibt es niemanden, der euch im Stich lassen kann. Ja? So, die ganze Menschheit euch im Stich lassen. Aber wenn Allah Azza wa Jalla euch unterstützt, dann khalas. Und wenn er euch im Stich lässt, dann gibt es niemanden, der euch dann unterstützen kann nach Allah Azza wa Jalla. Wa ala Allahi falyatawakkal al-mu'min. Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Und deswegen, als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mit den Sahaba von Ghazwat Uhud, ja, von Ghazwat Uhud auf dem Weg nach Medina waren, ja, hat sich Quraysh überlegt, nach das, was passiert ist in Uhud, ja, und die Muslime stark getroffen wurden in Uhud, ja, wir kennen alle die Geschichte, und wer die Geschichte nicht kennt, der soll bestraft werden, weil dann heißt das, er verfolgt die Vorträge von dem Bruder Abu Taymiyyah nicht, aber khair inshallah. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann auf dem Weg nach Medina zurück war, hat sich Abu Sufyan, der damals der Anführer der Kuffar war, überlegt, jetzt kehren wir zurück, jetzt haben wir ihnen einen richtigen Schlag gegeben, warum kehren wir nicht zurück und vernichten sie für immer? So kam die Nachricht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und kam einer und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Die Menschen haben sich gegen euch verscharrt, gesammelt. Sie haben sich vorbereitet. Sie haben die Flugzeugträger, vor euren in den ganzen Ozeanen und den ganzen Armeen gestellt. Sie haben Tomahawk Crows, Flugzeuge, die über die Ozeane und über die Kontinente fliegen, mit einem Joystick. Sie haben Drohnen. Was wollt ihr kleine Gruppe gegen die machen? Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Fürchtet sie. Khalas, halt dich bedeckt. Akzeptiere die Demokratie und akzeptiere die Integration und akzeptiere den Kufr und den Schirk. Khalas, kandidiere für die Wahlen mit einem riesen Bart und Sunnahosen. Und spiel ein bisschen mit. Denn du kannst nicht gegen Amerika siegen? Fachschauhum. Das war die Antwort. Fazadahum imana. Allahu Akbar. Das hat sie in Iman vermehrt. Hat sie ihr Iman steigen lassen. Und das ist, wie die Gelehrten sagen, oder wie manche Schuyuch sagen, das ist von den Ayat, einer der schönsten Ayat im Koran und einer der Ayat, die nur einer verstehen kann, dessen Herzen Allah Azza wa Jal mit Iman gefüllt hat. Warum? Wie kann jemand sein Iman und seine moralische Stärke steigen, wenn er gerade die Botschaft bekommen hat, du wirst vernichtet? Wie geht das? Wie geht das, dass jemand, der schwächer gestellt ist, vom Materiellen her, wenn die Menschen zu ihm kommen und sagen, da kommt ein Stärkerer gegen dich und der hat das und das und das und das und das für dich vorbereitet, dass sein Iman und sein moralisches Zustand steigt. Das geht nur für Leute, deren Herzen an Allah Azza wa Jalla hängen. Die Vertrauen auf Allah Azza wa Jalla haben, die Hilfe nur von Allah Azza wa Jalla nehmen. Fazadahum iman wa qalu ish. Was haben sie gesagt? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Uns genügt Allah und er ist unser bester Garant. Er ist der Beste, auf den wir vertrauen. Khalas. Deswegen, der Mu'min vertraut immer auf Allah Azza wa Jal. Und der Mu'min lässt nicht von Allahs Religion locker, weil irgendein Geschöpf ihn bedroht. Im Endeffekt ist dieser Geschöpf ein harmloser, minderwertiger, und wenn er ein Kafir ist, dann ist er ein dreckiger, ja, ehrenloser, schmutziger Hund. Genau. Ganz einfach. Ja, was ein Kafir soll dir Angst machen? Und das verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich. Leute, die auf dem Weg waren, ja? Leute, die auf dem Weg waren, auf dem richtigen Weg, so dass Allah Azza wa Jalla hinter sie steht. Allah Azza wa Jalla unterstützt sie. Allah Azza wa Jalla stärkt sie. Ja? Und dann wegen einer Drohung von einem minderwertigen Kafir lässt er von Allahs Weg ab. Das ist ungefähr der Vergleich. Ungefähr der Vergleich. Jemand hat einen Löwen. Ungefähr der Vergleich, ja. Hat einen Löwen und ein Hund bellt ihn an, rennt von den Löwen weg. Wie geht das? Du hast Allah Azza wa Jal hinter dir. Ha? Allah Azza wa Jal. Der Malik al-Muluk. Der Lenker, der diese ganze Welt lenkt. Der nur um diese ganze, das musst du dir mal vorstellen. Wallahi, wenn du dir das vorstellst, du lässt niemals von diesem Weg ab. Ha? Allah Azza wa Jal, damit er diese gesamte Existenz vernichtet, braucht nur ein Wort zu sagen. Kun. Was ist das für eine gewaltige Macht und Kraft? Er lässt von Allah ab und geht zu den Tawarit. Und deswegen? Ja? Ich glaube, das wurde zu Imam Ahmed gesagt. Wurde das zu Imam Ahmed, oder? Auf jeden Fall, einer der Salaf wurde gesagt, ja, wisse, dass Allah dich vor den Khalifa, vor den Sultan, vor den Herrscher schützt. Aber der Herrscher wird dich niemals vor Allah schützen. Ja. Weiter sagt, und das ist, weiter sagt Ibn Rajab, rahimahullah, und das ist die Erfüllung und die Umsetzung von der Bedeutung von der Aussage von was? La hawla wa la quwwata illa billah. Denn die Bedeutung فَإِنَّ الْمَعْنَى لَا تَحَوُّلَ لِلْعَبْدِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَلَا قُوَّةٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَهَذِهِ كَلِمَةٌ عَظِيمَةٌ وَهِيَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ. Was bedeutet لا حول ولا قوة إلا بالله? Das bedeutet لا حول, das heißt, dass der Diener nicht von einem Zustand ins andere sich wandelt oder übergeht, ha? Wechselt oder übergeht oder und so weiter. Ha? La hawla, das heißt kein Wechseln des Zustandes, ha? Von dem Diener. Und er hat keine Kraft dazu, ha? Von einem Zustand ins andere zu übergehen, außer durch wem? Außer durch Allah Azza wa Jal. Und Ibn Rajab sagt, und dies ist ein gewaltiges Wort. Und es ist ein Schatz von den Schätzen der Jannah. Okay. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. Okay. Das heißt, der Diener benötigt, dass er Allah Azza wa Jal um Hilfe sucht und bittet. Bei was? Bei das Tun der Befehle von Allah Azza wa Jal und Unterlassen der Verbote und die Geduld über das Bestimmte. Alles, allesamt. Das heißt, in der Dunya oder beim Tod oder nach dem Tod, das heißt, in Barzakh. Was ist Barzakh? Zwischen Tod und genau, die Welt des Grabens, ganz einfach. die Welt des Grabens. Das ist die Zwischenwelt zwischen Dunya und Akhira. Ja? Und Yawm al-Qiyam. Der Diener benötigt immer die Hilfe von Allah bei all diesen Zuständen. Entweder bei den Befehlen, dass er in der Lage ist, diese Befehle auszuführen, oder beim Unterlassen der Verbote, oder bei der Geduld über das Bestimmte von Qadar, oder beim Tod oder nach dem Tod im Barzach im Grab oder Yawm al-Qiyam. Und niemand ist dazu in der Lage zu helfen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ حَقَّقَ الْإِسْتِعَانَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَعَانَ. So, wer tatsächlich nur Allah azza wa jal um Hilfe bittet bei all dies, den hilft Allah azza wa jal. Und في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Okay, احرص, das heißt achte auf das, was dich nutzt. Achte auf das, was dich nutzt. In einem anderen Hadith sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم auch الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. Die Weisheit ist das, wonach jeder Gläubige sucht. Was ist Weisheit? Alles, was nutzt. Das heißt, im Wissen oder nicht Wissen. Ja? Egal, wo er es findet, so hat er ein Anrecht darauf oder mehr Anrecht darauf. So, احرص على ما ينفعك. Okay. احرص على ما ينفعك. Aywa. Und بعدين. واستعن بالله. استعن بالله. Nimm Allah Azza wa Jalla zu Hilfe. Und zweifle nicht. Diese Art der Verzweiflung schnell. Nein, ich kann das eh nicht. Ha? Nein, wir werden niemals siegen. Nein, wir werden... Willst du gegen Amerika kämpfen? Ha? Ja, Achri, hast du nicht gesehen, was Israel hat? Hast du nicht gesehen? Willst du gegen... So wie das, was wir in der arabischen Welt immer wieder hören. Willst du gegen die ganze Welt kämpfen? Ja. Warum? Weil der Iman ist unsere Stärke. Und der Islam... ist unser Stolz. Und mit Allah und für Allah und sein Gesandter nehmen wir es mit der Menschheit auf. Für Allah und sein Gesandter nehmen wir es mit der Menschheit auf. Weil du hast eine Stärke, eine ungeheuerliche Stärke. Ma'an Allah. Du redest mit mir von der ganzen Welt. Mit mir ist Allah. Okay? Alles klar. Er glaubt das auch. Ja. Ich glaube auch. Vielleicht sollten das die Brüder auch im Internet machen. Wir haben hier bei uns in der Mitte so einen Krug, der ist gefüllt mit kaltes Wasser. Jeder, der einnickt, muss seine Hand da reintauchen und sein Gesicht damit. Kann. Streifen, ja, lass mich da. Die Augen drehen. Das ist sicher schaffen. Das ist ein Schüler. Okay. Verstanden? Bismillah. Verstanden? Mit dir ist Allah Azza wa Jal, der alles lenkt, der diese ganze Welt so in einem Augenblick vernichtet. Und du redest mir von der ganzen Welt. Wallahi, das ist im Vergleich zu Allahs Stärke lauter Kakerlaken. Was wollen die tun? Ha? Allah Azza wa Jal lenkt. Und Allah Azza wa Jal bestimmt. Und wenn mit mir Allah Azza wa Jal ist, vor wem soll ich mich fürchten? Ha? Und deswegen, subhanallah, es gab einmal am Anfang dieses Kreuzzuges, am Ende dieses Letztes, ein Interview in Al Jazeera mit Mullah Abdussalam Daif Al-Qawi. Möge Allah Azza wa Jalla ihn beschützen. Wer war Mullah Abdussalam Daif? Weiß das jemand? Ha? Wer ist Mullah Abdussalam Daif? Wer weiß es vom Internet? Der soll eine 3 schreiben. Ha? Nein, 3, nicht 2. Okay, Abu Isa al-Gharib, Bismillah. Barakallahu fik. Das war der Botschafter von der islamischen Imara von Afghanistan, von Taliban in Pakistan, vor dem Krieg. Okay, bis er dann, subhanallah, und dazu kommen wir nachher, bis er dann verhaftet wurde und nach Guantanamo verschleppt wurde. Okay. In diesem Interview in Al Jazeera, diese Journalisten oder Journalist sagt, ja, Amerika hat das und hat das und hat das. Und die ist, du merkst schon, wie die redet oder wie der redet, der ist schon im Hektik, yani. Der kann das nicht begreifen. Ha? Amerika hat das und hat das und hat das und zählt auf, yani. 4-5 Minuten hat das und das und das und das und das und der sitzt hier so ruhig. So ruhig und kalt. Und dann sagt er, bist du fertig? Sagt ja, was habt ihr? Was habt ihr? Macht so. Man Allah. Man Allah. Wallahi, dieser Journalist oder diese Journalisten wusste nicht mehr, was er sagen soll. Man Allah. Vor was sollen wir uns fürchten? Allahu Akbar. Und dieser Bruder, obwohl er Diplomat war, und es gibt das internationale Recht und dieser, was weiß ich, alles, was von Klopapier verwendet wird, von den Gesetzen von denen, besagt was, dass ein Diplomat geschützt ist. Der wird nicht verhaftet, egal weswegen. Er wurde verhaftet und nach Guantanamo verschleppt. Okay? Und jetzt ist er wieder draußen. Okay? Auf jeden Fall. Das war, mashallah, sehr schön. Damals, wo er Pressekonferenzen gemacht hat, der Dolmetscher, er hat immer auf Pashto geredet und der Dolmetscher von ihm war ein ägyptischer Bruder, der im Krieg ein Auge verloren hat. Der hat so eine Augenklappe gehabt. Und die sind beide, mashallah, mit der islamischen Kleidung, mit der Flagge hinten und der Bruder mit der Augenklappe, die sind da gesessen und haben die Pressekonferenz gemacht. Wallahi, das war Zeiten, Allah muss da. Möge Allah Azzawajal die Imara wieder zurückkehren lassen. Und die Brüder dort singen lassen. Auf jeden Fall, Allah ist mit uns. Und deswegen, schaut euch diesen Beispiel an von Mullah Omar. Mullah Muhammad Omar Mujahid. Ha? Als er, Bush hat ihm versprochen, hat gesagt, ich verspreche dir eine gewaltige Niederlage. Was hat Mullah Omar gemacht? Hat gesagt, Bush hat uns eine Niederlage versprochen. Und Allah hat uns den Sieg versprochen. So, wir werden abwarten und schauen. Wer eher sein Versprechen halten kann. Und Allahu Akbar, jetzt sehen wir. Das ist der Iman. Dieses Isti'ana und dieser Tawakkul benötigt die Umma heute. Was kümmert dich? Was kümmert dich diese ganzen Kakerlaken? Was kümmern sie dich? Bleib auf dem Weg standhaft. Bleibe auf dem Weg standhaft und gehe deinen Weg weiter und kümmere dich nicht um die. Was Salah ad-Din al-Ayyubi gegen die ganze Kreuzzügler gekämpft hat, hätte er mit dieser Logik, die wir heute haben, ich kann nicht gegen die ganze Welt kämpfen, ja, hätte er das gemacht, dann wäre was, dann wäre Jerusalem heute noch immer und die ganzen Länder der Muslime heute noch immer unter den Händen der Kreuzzügler. Ja, heute sind sie unter schlimmer, aber khair inshallah. Okay? Möge Allah Azza wa Jalla den Muslimen den Sieg ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى ما استعان به فصار مخذولا. Und wer die استعانة lässt, die استعانة بالله lässt, die Hilfe suchen bei Allah lässt, und nimmt sich jemand anderer als Hilfe, dann überlässt ihm Allah den anderen. Und dann ist er im Stich gelassen. Ja, über den kann man tatsächlich sagen, dass er was? Alhamdulillah. Dass er tatsächlich im Stich gelassen wurde. So einer, der die Hilfe suchen bei Allah oder das Hilfe suchen bei Allah lässt und jemand anderen von den Geschöpfen hat, dann überlässt ihm Allah. Das ist ungefähr, ich gebe dir ein kleines Beispiel. Du willst etwas Gewaltiges aufheben, sehr Schweres. Wem würdest du eher? Du hast zwei Männer zur Auswahl. Ein kleines Kind und ein riesiger, mashallah, mashallah, wie unser Bruder Abu Taymiyyah, so ein Muskelmann. Wen würdest du eher nehmen? Na, eher den Stärkeren. Okay, jetzt kommt ein dummer kleiner Idiot, sagt, nein, ich will dich nicht. nimm den Kind. Na, was macht der Stärke? Okay, dann nimm. Jetzt wenn er noch einmal kommt, nein, schafft das Kind nicht. Komm bitte. Nein, der ist wirklich im Stich gelassen. Okay. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز لا تستعين بغير الله فيكلك الله إليه. الحسن schrieb zu عمر بن عبد العزيز. Wer ist عمر بن عبد العزيز؟ بسم الله. Ah, das ist, das wird so gesagt, aber es ist nicht wahr. Okay, weil es gibt nur vier Khulafa Rashidin. Okay, man sagt über ihm, okay, es wird über ihm gesagt, er ist der fünfte der Khulafa Rashidin. Okay, und von wem stammt er ab? Ja. Von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Er ist sein Uropa. Okay, es gibt dafür eine Geschichte, aber die machen wir dann inshallah ein anderes Mal. Auf jeden Fall, der hat yani mit Adel, mit Gerechtigkeit geherrscht. Okay, war ein bekannter Khalifa. Okay, Al-Hasan schrieb zu ihm: Nimm niemanden außer Allah dir zu Hilfe. Denn wenn du das machst, überlässt dich Allah ihm, den anderen. Okay? Und dann bin ich alles. Und von den Worten von einem anderen der Salaf, er sagte: Ya Rabbi, ajibtu liman ya'rifuka kayfa yarju ghayrak. Wa ajibtu liman ya'rifuka kayfa yasta'inu bi ghayrik. Er sagt: Ya Allah, ich wundere mich über jemanden, der dich kennt, wie er auf jemanden anderen außer dir hofft. Und ich wundere mich über jemanden, der dich kennt, wie er auf jemanden anderen um Hilfe bittet außer dir. Es geht gar nicht. Wenn du Allah tatsächlich kennst, wie kannst du jemanden anderen um Hilfe bitten? Wenn du einen Mann hast, der stark ist und du weißt, was er drauf hat, wie kannst du zu jemandem anderen gehen? Deshalb jemand, und wir haben gestern gelesen in den Hadith und in den Erzählungen, Überlieferungen, dass die Sahaba sich immer nur an Allah Azzawajal gewandt haben, nur Allah Azzawajal gefragt haben. So dass sogar die Peitsche oder der Zügel von einem von ihnen gefallen ist und hat niemanden gebeten, dass er es für ihn aufhebt. Das ist der Unterschied zwischen die Umma heute und die Umma damals. Und deswegen hat die Umma damals Gesicht, weil sie nur auf Allah Azzawajal alleine vertraut haben. Ja, und wir sehen ganz viele Beispiele in der Zeit der Sahaba dafür. Ja, schaut, jede Schlacht, die die Muslime geführt haben, waren sie geringer und schwächer als die Kuffar. Das wird besser. Wie viele Muslime? 314. Genau, 314. Ja? Und die Muschikin? Ja? 1000. Okay, das wird auch die Muslime 1000, die Muschikin 3000. Ghazwat al-Ahzab, die Muslime 3000, die Muschikin 10.000. Ja? Und so weiter und so fort. Und trotzdem hat Allah immer den Sieg im Glück. Warum? Wenn diese Umma von heute wäre, hätten sie von vorhinein nicht gekämpft. Hätten sie von vorhinein alles, was willst du? Frauen, Kinder, da hast du. Willst du Geld, da hast du. Aber lass mich in Ruhe. Yani wallahi, dieser Zustand von Verzweiflung und Erniedrigung war so weit, dass die Kuffar in den Ländern der Muslime einmarschieren und dann, wallahi, er klopft an die Tür. Einer von den Kuffar, das ist in der heutigen Zeit, klopft an die Tür, macht der muslimische Mann die Tür auf, dann sagt er ihm, bring mal deine Frau und deine Kinder, bringt er ihm. Dann sagt er, geh und bring mir dein Messer, bringt er ihm. Dann vergewaltigt er seine Frau vor ihm, tötet sie und dann tötet er das Kind und dann tötet er ihn mit seinem eigenen Messer. Das ist der Zustand der Umma heute. Warum? Weil sie Isti'ana Billah Azza wa Jal gelassen haben. Weil sie nicht auf Allah Azza wa Jal vertrauen. Das war auch der Zustand der Umma in der Zeit, als die Mongolen Bagdad übernommen haben, wie Ibn al-Jawzi und andere erzählen, dass die eine Frau von den Mongolen bis zu 7 oder 8 Männer gefangen genommen hat. Und dann hat sie ihnen gesagt, bleibt hier stehen, ich gehe mein Messer scharf machen. Dann ist sie, und sie sind stehen geblieben. Dann ist sie gegangen, hat ihr Messer scharf gemacht, dann hat diese Frau einen nach dem anderen abgeschlachtet. Das ist der Z der Warum? Weil, wenn die Umma das bläst, was Allah Azza wa Jal ihr gegeben hat, dann khalas. Allah Azzawajal erniedrigt sie. Und Allah Azzawajal lässt sie im Stich. Und deswegen, wie gesagt, die Isti'ana und die Hilfesuchung darf nur für wen sein? Für Allah Azzawajal. Außer natürlich, wie wir gestern gesagt haben, das ist nicht haram, wenn ich jemanden um Hilfe bitte, ein Geschöpf, für etwas, wozu er in der Lage ist, mir dabei zu helfen. Aber es ist besser sogar das zu lassen, dass man nur auf Allah Azzawajal alleine vertraut und dass man nur Allah Azzawajal um Hilfe bittet. Ja? Aber etwas, wozu nur Allah Azzawajal alleine in der Lage ist, wenn ich dabei jemanden anderen bitte, dass er das für mich erfüllt, dann ist das was? Kufr oder Schirk ist das gleich. Barakallahu fiik. Okay? Geht? Okay. Wir haben eigentlich, Schatz, worüber wir gesprochen haben, ist das da. Jetzt heute. Okay, aber ich höre inshallah damit auf. Okay, wir haben über dreiviertel Stunde gesprochen. Oder fast dreiviertel Stunde. Hat jemand Fragen? Im Poltok? Fragen zum Thema natürlich. Okay, das Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa assalamu alaikum. التوحيد نصبح في الدنيا الأضواء بها نعطى جنان الخلد نسكن جنة المأوى سننسى الظلم والإبعاد ننسى ماضي الشكوى سنرفع للدنى القرآن رمز النصر والجود سنقطف عاطر الريحان نهتف يا ربازي.